Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem letzten Platz, nicht als Podcast bei Spotify oder so, aber mit unserem Buchstaben der Woche oder des Monats oder der Folge. Willkommen zur Folge X. Hallo. Das Hallo, heißt Maren. Ja aber nicht, dass das die letzte Folge ist, ne? Weil wer das Alphabet Nein. kann, der weiß, dass das X nicht der letzte Buchstabe im Alphabet ist, sondern nur in unserem Ranking. Richtig? Genau, und wir haben nur schlaue Hörerinnen und Hörer, deshalb wissen sie es natürlich alle. Klar. Ja. Ja. Es ist wirklich, also als ich es herausgefunden habe bei der Recherche, war ich ein bisschen hibbelig. Ja? War so, okay, okay. Wow. Endlich. Ja, endlich. Und gleichzeitig ist auch so eine Spannung abgefallen. Also, ja. Es ist ein spezielles Gefühl. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten, aber du könntest dir noch raten, wie häufig denn die das relative grad, Häufigkeit ist. Das habe ich gerade überlegt. Auf jeden Fall was mit 0 Komma. Oder? Ja. Also es ist keine 1 vorm Komma. Nein, nein, nein. Puh, 0 Komma. Ich weiß halt nicht mehr, was jetzt so die, zum Beispiel das Q, das war ja auch relativ weit hinten. Oder auch jetzt, was hatten wir denn noch, was weit hinten war? Ich weiß es gerade nicht. deshalb bin ich gerade überlegen, was da so war. Ich sage 0,47. Ah, viel zu viel. Echt? Ja. Krass. Okay, wie viel sind's? 0,03. What? Okay. Ja. Das ist wenig. Und wir werden noch herausfinden, woran es liegen könnte. Meinst du, Weil, ja. Wie ich dir im Vorgespräch gesagt habe, weil meine Hoffnung relativ klein ist, dass die Folge heute wahnsinnig fantasiereich werden wird, wenn wir die Kategorien ziehen, habe ich relativ viele Fakten zum X rausgeschrieben. Ja. Und da kommen wir dem vielleicht auf die Spur. Ja. Genau. Ich glaube auch, es wird, ich meine, das sagen wir häufig, dass es, glaube ich, schwierig wird, aber diesmal ist es, glaube ich... Diesmal ist es wissenschaftlich belegt. Ja, es ist wissenschaftlich belegt, dass es schwierig wird, weil ich weiß gar nicht... Ich habe heute schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was es für Wörter gibt mit X, ne? Ja. Und die müssen ja auch zu unseren Kategorien passen. Und da war quasi nix dabei. Ja, und X muss halt am Anfang stehen. Ja, eben. Das ist quasi unmöglich. Aber ja, wir sind trotzdem hochmotiviert, oder? Genau. Und diese Folge endet nach 5 Minuten. Es kann sein, dass das die kürzeste Folge bisher wird, oder? Ja, es könnte wirklich sein. Abgesehen von unserer Folge 0. Die ja auch relativ kurz war. Stimmt. Aber 0 ist ja auch kein Buchstabe. Nee, das stimmt. 0 ist ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Genau. Ja, dann erzähl doch mal was zum X. Ja, sehr gerne. also X steht für die Verbindung von K und S. Also X, X, X, X, X. dann kommen wir... Also das ist jetzt mal so für Deutschland, Schweiz, deutschsprachiger Raum. Ne? Jetzt habe ich ein bisschen rausgeschrieben, wie ist es denn in anderen Sprachen? Fangen wir mal an mit was Einfachem, mit dem Römischen. Nicht Alphabet, aber X steht ja dort für eine Ziffer. Welche Ziffer ist es denn, Maren? 100? Nee, 10. Ja. Fast, genau. Ein paar Nullen zu viel. Eine Null. Wie weit kannst du denn römisch zählen? Oder was denkst du, was kannst du noch entziffern, wenn jetzt ganz viele römische Zahlen vor dir stehen? Warte, ich guck mal. Boah. V ist für 5, oder? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, bei 7 hört es bei mir schon auf. Dann 10, okay. Und dann vielleicht nochmal so diese... Nee, wobei, keine Ahnung. Also ich kann 1, 2, 3, 4, 5... 6? Ja, dann hört es schon 7? Auf. 7? Viel mehr kann ich nicht. Ja, 7 auch noch, oder? 7 nicht V, 1, 1? I, ne? Also ja, 1, 1. Ja, doch, das kann sein, stimmt. Aber pff, ich habe das nie so richtig gelernt, ehrlich gesagt. Was wäre denn jetzt 100? Siehst du das? 100 habe ich nicht mehr im Kopf. Nö, keine Ahnung. Okay, gut. Aber ich könnte das herausfinden. Ich war mal nicht so schlecht im römischen Ziffer-Game, aber mittlerweile habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Mühe damit. Naja. Ah, hatte ich doch, ich hatte das eben noch überlegt, aber ich war mir nicht sicher. Es ist ein C. Ah, stimmt. Ja. Ja. Ja. Dazu fällt mir ein, ja. Century, oder? Dazu fällt mir ein Bild ein, was mir mein Freund letztens geschickt hat. Ich weiß nicht, wo das ist, ich muss es kurz suchen. Es gibt ja ganz oft so Wanduhren, wo römische Zahlen sind oder generell auch Armbanduhren, das ist ja auch häufig mal. Und da ist, ich weiß nicht, ich glaube, das war von Instagram, keine Ahnung. Und da ist so eine Influencerin, die ich auch nicht kenne, keine Ahnung, woher die kommt, die hat ein Baby auf dem Arm und im Hintergrund hängt eine Uhr mit römischen Zahlen, aber sie hat die halt falsch rum. Also sie hat halt die 6 oben und die 12 unten. Ja. Okay. Und dann stand dabei, wenn du Influencerin bist und vom Aufhängen einer Uhr keine Ahnung hast. Ja, das ist dann etwas traurig. Ja, schon. Wobei die Uhr ja trotzdem so funktioniert, ne? Und ich meine, wenn du die Zahlen ja eh nicht lesen kannst, du weißt ja dann links, eigentlich, ne? Also weißt ja wo welche Zahlen sind. Genau, aber es sieht halt schon falsch aus. Ja, deshalb habe ich eine Uhr, wo keine Zahlen drauf sind. Sondern gar keine Zahlen oder digital? Gar keine Zahlen, okay. Es sind nur Löcher. Ah, okay, also nur Zeiger und dann, ja, okay. Ja, genau. Weil eigentlich reicht das ja auch. Ja, eben, eigentlich musst du ja, also, eigentlich braucht man die, weil du weißt ja wirklich, welche Zahl wo steht, ne? Also, ja, glaube ich jetzt mal, dass die meisten das wissen. Genau. Ja. Es geht weiter auf unserer Reise vom alten Rom nach Spanien. España. España. Und die haben natürlich wieder mal was Spezielles, ne? Kennen wir natürlich. Ja schon von anderen Buchstaben. Und zwar, im Spanischen hatten X und Y den gleichen Laut. Das ist so ein Ch, wie in, wenn man Ach sagt. Ch, ch. Also, mir als Schweizerin sehr gelegen. Das stimmt. Und deshalb haben sie dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts entschieden, zur Vereinheitlichung einfach nur noch den Buchstaben J einzusetzen. Also X ist alt, gibt's nicht mehr. Ach, krass, in der modernen spanischen Sprache. Als Beispiel gibt es hier Mexiko und Texas. Ja. Im amerikanischen Spanisch wird es noch alt geschrieben mit X. Und im spanischen Spanisch schreiben sie das wirklich mit J. Also M-E-J-I-C-O oder eben für Texas T-E-J-A-S. Ja. Das finde ich spannend. Ja, ich glaube, das jetzt mein Mikro wieder runtergefallen. Ich muss es vielleicht mal festhalten. Das mit Mexiko oder mit Mexiko, das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesehen, so geschrieben. Aber Texas mit J, das habe ich noch nicht gesehen. Ergibt natürlich Sinn. Einfach alles, wo ein X drin ist, und, ja, mit J ersetzen. Ja. Genau. Wir gehen ins Nachbarland, nach Portugal und zusätzlich auch Malta, Baskenland und Nahuatl. Ah, okay. Genau. Dort wird das X als Sch ausgesprochen. Okay. Ja, muss man auch zuerst drauf kommen. Ja, das stimmt. Dann Französisch. Dort steht das X am Ende ja meistens dafür, dass es Pluralform ist. Aha. Und ist auch eigentlich immer stumm. Es gibt aber zwei Ausnahmen. Kennst du die? Boah, die kannte ich bestimmt mal, aber im Moment weiß ich es nicht. Es sind Zahlen. Ah, okay. Sis und Dies. Also ah, es stimmt. Ist halt, ja. Ausgesprochen wie ein S. Ja. Na. Genau, das zum Französischen. Dann kommen wir zu den, und wir kennen sie alle, die Bantu-Sprachen. In einigen Bantu-Sprachen repräsentiert der X Schnalzlaute. Mhm. Du darfst es jetzt gerne mal vormachen. Ja, weiß ich nicht. Ist es so ein... Das wollte ich auch so... Das soll also X da sein? Ja. Ist ja Quatsch. Sagt es nicht den Bantuanern. Ja, das stimmt. Wo leben die? Das kommt dann in der Kategorie Reisen. Ja, okay. Genau. Dann haben wir das Englische. Das kennt eigentlich jeder. X steht dort für die Abkürzung von X oder von Christ. Oder, weil die Form an ein Kreuz erinnert, für Cross. Mhm. Ich habe das mal auf Deutsch übertragen. Also wir könnten dann zum Beispiel sagen, X-entum. Weiß nicht, wie sexy das ist. Aber ja, es geht. Es geht. Ja. Hält sich in Grenzen. Also im Englischen passt es besser. Dann slawische Sprachen. Dort wird der X zu KS zurückgebildet quasi. Aha. Oder, ja. Beispiel für Schwedisch ist Exempel, das mit KS geschrieben wird. Mhm. Oder im Polnischen gibt es das Wort Export, auch mit KS. Habe ich mich auch gefragt, im Deutschen. Es sieht einfach so komisch aus. Also, und ich frage mich, warum ersetzt man einen Buchstaben mit zwei? Also man macht es ja eigentlich schwieriger. Ja, das stimmt. Wobei aber eben, wenn man nach Lautsprache geht, dann ist es wahrscheinlich einfacher. Vielleicht, ich weiß es nicht. Hm. Naja. Im Deutschen kann der X zum Teil in ein CH aufgelöst werden. Zum Beispiel Sachsen. Sächsisches Meer. Der beste Podcast. Stimmt. Ja. Also das war unsere kleine Reise mit dem X durch die Welt. Ja, vielen Dank. Bitteschön, es geht weiter. Also die Folge geht immerhin schon über 10 Minuten. Ihr könnt euch nicht beklagen. Nee, das stimmt. So viel haben wir gar nicht erwartet. Oh Mann! Ein bisschen einseitig. Aber du kannst mit deinem Mikrofon dazwischen. Ja, ich versuche das alles später rauszuschneiden, wie es runterfällt. Sehr gut. So. Was denkst du denn, wie der X zustande gekommen ist? Also das Zeichen X. Hat das auch irgendwas, du hattest ja schon was gesagt mit einem Kreuz. Hat es irgendwas damit zu tun? Nee. Dann weiß ich nicht. Es gibt zwei Theorien. Die eine besagt, dass es ein Stützpfeiler sein könnte. Okay. Und die andere ein Gerippe eines Fisches. Aha. Ja. Also, naja. Hätte man auch was anderes ausdenken können. Ja. So, jetzt kommen wir zu einer langen Liste von Bedeutungen des X. Es könnte auch ein Einschlaf-Podcast werden. Ach. Nur so als Inspiration. Ein gelbes X an einer Hauswand im Wendland. Wo ist das Wendland? Ich nehme an, das ist in Deutschland, oder nicht? Wie? Wendland? Wendland, ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Keine Ahnung. Wenn ihr aus dem Wendland kommt, dann meldet euch. Eben, ein gelbes X an der Hauswand im Wendland gilt als Wahrzeichen der regionalen Anti-Atomkraft-Bewegung. Ah, okay. Ergibt Sinn. Man hat ja dieses bekannte Atomkraft, nein, danke, ist doch auch so. Bisschen. Nee, das ist mit der Sonne, aber es gibt doch dieses schwarze X auf gelbem Grund, oder? Ja. Genau. Ja. Gut, wir kommen in die Mathematik. Und juhu. Ich muss sagen, ja, genau, so habe ich auch reagiert. Wir müssen jetzt nach X auflösen. Genau. X ist immer die unbekannte Größe. Nach X wird immer gesucht. Und für mich hat das wirklich, also ich mochte Mathematik noch nie wirklich mega doll, ne? Aber es ging immer, bis diese Buchstaben ins Spiel kamen. Und allen voran eben das X. Weil Buchstaben haben nichts mit Zahlen zu tun. Buchstaben gehören in Texte und Mathematik sind für mich Zahlen. Ab da wurde es noch komplizierter. Ja, und ich will X nicht suchen. X ist mir ziemlich egal. Außer, weißt du, wo ich X suchen will? Wo? Wenn es Mr. X ist bei Scotland Yard. Genau. Das war immer cool. Das habe ich lange nicht mehr gespielt. Ich auch nicht. Aber es ist ein gutes Spiel. Ja. Stimmt. X kann aber auch in Funktionen die unabhängige Variable darstellen, zusammen mit Y und Z. Das sind ja auch so beliebte Buchstaben bei uns. Aha. Die kommen aber da noch. Kommen wir dann die nächsten Folgen noch drauf zurück. Juhu. Yeah. Dann meine Lieblingsbedeutung ist in der Digitaltechnik. Keine Ahnung, was das ist, aber dort steht X für eine nicht zu berücksichtigende Don't-Care-Wert. Okay. Ja, warum auch immer man überhaupt so einen Wert dann aufschreibt, wenn es einem egal ist, aber naja. Dann wird das X fälschlicherweise manchmal auch als Malzeichen verwendet, was ein No-No, Don't-Don't ist, also pui. Weil es könnte zu Verwirrungen führen. Es gibt ja wirklich das X, das für Mal steht, aber das ist ja quasi flacher, so zusammengedrückt. Ja. Genau. Also bitte nur das verwenden oder das der Malpunkt, aber nicht das X. Ja, sonst denkt man wieder, dass man nach X auflösen muss. Genau. Ja. Das geht gar nicht. Verstehe. Dann kommen wir zu Chemie. Chemie. Dort, das kleine X bedeutet was? Ja, jetzt ratet mal. Ich habe schon geraten. Es ist ein Mitmach-Podcast. Ich habe keine Ahnung. Weißt du denn, für was das große X steht? Auch das nicht, nein. Okay, also das kleine X ist eine Stoffmengenanteil. Okay. Und das große X ist eine Teilchenanzahl. Okay. Gut. Deshalb fand ich Chemie so spannend. Ja, super spannend. Okay, wir wechseln das Fach. Die Glocke hat geläutet. Juhu. Wir kommen zu Biologie. Ah, okay, ein bisschen besser. Dort steht das X für gekreuzt mit. Ja, okay. Ja. Ist ja ein bisschen wie das Mal. Genau, also. Aber dieses Mal richtig angewandt. Ja, das stimmt. Okay. Weiter in Biologie gehen wir zu den Pferden. Es gibt die englischen Vollblüter, die Angoaraber und die arabischen Vollblüter, wie wir alle wissen. Ja. Aber woran erkennt man denn? Ist es jetzt ein englischer Vollblüter oder ein Angoaraber oder ein arabischer Vollblüter? Wenn man ihn nicht direkt in die Augen sehen kann. Dann würde ich es natürlich direkt erkennen. Genau. Wenn man das eben nicht kann, dann erkennt man das natürlich am Namen. Denn am Ende des Namens eines englischen Vollblüters ist ein XX. Am Ende des Namens eines Angoarabers ist ein X. Und am Ende des Namens eines arabischen Vollblüters ist ein OX. Aha. Also du kannst jetzt bei allen Pferdemädchen damit angeben. Ja. Die werden beeindruckt sein. Gell. Klingelingeling. Wir wechseln das Fach. Wir sind in Politik. Dort verteile ich jetzt als Lehrerin einen Stimmzettel. Oh ja. Wie wählst du dein gewünschtes Feld aus? Ja, mit einem X. Tada! Genau. Also aber X kann auch als Markierung gelten, dienen. Man ja? könnte doch auch theoretisch jetzt bei einem Wahl- oder Stimmzettel nur so einen Strich machen, oder? So quer durch. Wahrscheinlich. Oder das ist doch, glaube ich, auch gültig. Ja. Ja, aber wobei, bei du kannst einer das, ja? Ja. Man kann vielleicht das Feld auch ausmalen. Weiß ich gar nicht, ob das alles geht. Soll ich das demnächst testen? Weil in sehr gerne. In NRW sind bald Kommunalwahlen. Dann werde ich das für euch testen. Ich riskiere eine ungültige Stimme. Die Außenreporterin Maren. Ja. Super. Ja. Du denkst ja bestimmt daran, das dann zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Zumal das noch einen Monat oder so dauert, bis die Wahl ist. Aber ja. Und vor allem wirst du ja auch nie eigentlich erfahren, ob deine Stimme gezählt wurde. Nee, das stimmt. Aber ich könnte vorher fragen, die Wahlhelfer, was kann ich alles mit diesem Feld machen? Ja, das ist mir mal passiert. Wir haben ja dauernd Abstimmungen, ne? Ja. Und dann habe ich abgestimmt, aber ich habe die Briefwahl verpennt. Ja. Und bin deshalb extra am Sonntagmorgen früh aufgestanden und ins Wahllokal gegangen und habe dort mein Kuvert abgegeben. Ja. Und ich meine, das ist Wahlgeheimnis. Also das geht niemandem was an. Ja. So, das machen die. Die reißen das Kuvert vor meinen Augen auf, nehmen es raus und sagen, ah, das ist ungültig. Hä? Und schmeißen es weg. Ja, irgendwie, also es waren irgendwie 4 Abstimmungen und das Papier war perforiert, also man konnte es abreißen. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Zettel voneinander gerissen und dann eingesteckt, weil es so ins Kuvert gepasst hat. Also, ja. Okay. Ich meine, es ist perforiert, es sind verschiedene Abstimmungen. Genau. Und dann haben sie es rausgenommen und gesagt, nö, ist ungültig, weil die Zettel voneinander sind. Dann denke ich mir so, okay, für das bin ich jetzt aufgestanden. Ja, genau toll. Für das. Mach das, wenn ich es nicht weiß. Das wäre mir ja wurscht gewesen. Ja. Abgesehen davon, dass sie das Kuvert nicht öffnen dürfen und anschauen, wenn ich noch dort stehe. Nee, das stimmt. Ja. Krass. Ja. Deshalb nie eine Briefwahl verschlafen. Ja, aber ist nicht auch das Problem, dass wenn du Briefwahl beantragt hast, oder muss man das bei euch beantragen irgendwie? Nee. Oder anmelden? Nee. Oder? Achso, du kannst quasi... Das kann jeder, ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob man hier, wenn ich jetzt Briefwahl angemeldet habe, dann trotzdem am Wahltag einfach meinen Brief abgeben dürfte. Okay. Aber das habe ich noch nie ausprobiert. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Warum muss man das anmelden? Warum kann man nicht einfach entweder oder? Also ich weiß nicht, wie es jetzt mit... Bisher habe ich noch nichts bekommen. Ich weiß nicht, wie es mit Corona ist, weil ich glaube, da werden wahrscheinlich noch mal mehr Briefwahl machen. Ja. Wie das dann da ist. Aber ich glaube, das ist ein Unterschied, ob du am Tag selbst einfach hingehst oder ob du halt vorab gesagt hast, du willst Briefwahl, weil dann kriegst du das halt alles zugeschickt, diese Unterlagen. Ah, die schicken nur... Okay. Du kriegst erst nur so eine, so eine Info, dann und dann sind die Wahlen und ob man Briefwahl machen möchte oder halt nicht. Wenn du nicht Briefwahl machen willst, dann gehst du einfach am Tag der Wahl dann mit deinem Perso und mit diesem Bescheid dahin. Und wenn du Briefwahl machen willst, dann musst du das nochmal zurückschicken. Und dann kriegst du die Unterlagen für die Briefwahl. Umständlich. Ja, ist es auch. Aber ich glaube, deshalb würde das hier nicht funktionieren, weil du darfst, glaube ich, von der Briefwahl nicht einfach abgeben. Es ist total dumm, keine Ahnung. Ich glaube, dass es so ist. Ihr könnt uns gerne korrigieren oder mich korrigieren, wenn es anders ist. Ich weiß es nämlich nicht genau. Also so hält man natürlich auch die Wählerzahl unten, oder? Ja, weil Briefwahl ist total, also das ist so ein Hin und Her. Deshalb war es bei mir jetzt auch meistens so, dass ich die letzten Male einfach dahin gegangen bin, weil das war immer bei mir hier in der Nähe, immer irgendwie 5 Minuten zu Fuß in irgendeiner Schule. Ja. Und dann habe ich lieber das gemacht. Ja. Aber jetzt Corona-mäßig, mal gucken, vielleicht dann doch lieber Briefwahl. Aber eigentlich sollte ja das Ganze sowieso digitalisiert werden. Ja. Ja, das wäre noch einfacher. Dass es heikel ist, aber wenn man sich Russland findet, ah, komm, wir manipulieren mal die Wahl. Aber ja. Ja, ich meine, dann ist es easy, dann macht doch das jeder. Also vor allem die Jungen. Das Problem, also bei uns jedenfalls, ist halt, dass wirklich meist nur die Alten abstimmen. Und die haben halt nicht mehr so viel vom Entscheid dann. Ja, das stimmt. Der gefällt mir. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Mhm. Oder einfach so schicken, lachender Smiley, wenn du dafür bist. Ja, genau. Emoji deiner Wahl. Genau. So, ja. Hast du noch mehr zum X? Ich habe noch mehr. Okay, weiter geht's. So wie du es vorhin schon angetönt hast, das X kann als Symbol für besonders geheimnisvolle oder unerforschte Dinge stehen. Eben wie bei Mr. X. Ja. Mr. X oder X-Factor oder Terra X oder X-Men. Also es ist alles sehr X-lastig. Genau. Aber das ist bestimmt auch wieder abgeleitet von den Gleichungen, weil man dort das X gesucht hat. Sucht man es jetzt überall. Ja. Dann ist X natürlich auch bei Kleidung ein Thema. XXL, XXS. Ja. Wird dort eingesetzt. Dann gibt es etwas, das wollte ich dich fragen, weil ich habe es nie verwendet. Und das ist auch eher vom Englischen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß, was du sagst. Ja, hast du es verwendet? Meinst du XOXO? Also, genau, entweder das oder nur, XXX. X, ja. Genau. Hast du das gemacht? Nee. Das heißt heißt doch Kisses and Hugs, oder? Also X ist Kisses und XO, O ist XO, Hugs. Ja, genau. Oder halt nur Kiss, Kiss, Kiss. Genau, oder halt Kiss, Kiss, Kiss. Nein, das habe ich nie verwendet. Ich glaube, ich kenne das auch nur irgendwie aus Serien oder irgendwie. Nee. Habe ich nie gemacht. Ich habe eine Kollegin, die hat lange in Australien gewohnt und die hat es gebraucht. Und beim ersten Mal war ich, glaube ich, so völlig. Ja. Aber ja, es war auch nie bei mir. Wolltest direkt nach X auflösen, ne? Und wusstest nicht welches. Genau. Nee, ich habe das. Vor allem, also bei uns hieß es früher einfach noch HDGDL. Ja. Und nicht, oder HDL. Oder was weiß ich, aber. Und je nachdem, XO. wie viel Zeichen du noch hattest bei der SMS, konntest du HD, G, D. Nee, ich bin schon zu HD, G, G, G, G, G, G. Ja, genau. Dann war das eher eine kurze Nachricht mit vielen Gs. Ja. Oder es war eine volle Nachricht, dann war nur noch HDL Platz. Ja, genau. Ja. Aber XO, ja gut, oder XX. Ja, nee, das. Ich kenne das auch wirklich, wenn nur irgendwie von irgendwelchen Filmen, Serien oder halt mal irgendwie, wenn ich mal mit Leuten aus Amerika oder Australien oder was weiß ich in Kontakt kam, was jetzt nicht so häufig vorkam, aber mal vorkam, die das halt, bei denen war das dann halt gängig, ne? Ja. Aber ja. Und dann kommen wir zur letzten Bedeutung. X ist auch eine Abkürzung für Ecstasy. Ah. Das X-Mensch, das kann so viel, ne? Es kann alles. Es kann wirklich alles. Apropos Ecstasy, hast du How to Sell Drugs Online Fast 2 gesehen? Ich dachte, du fragst jetzt, ob ich schon Ecstasy genommen habe. Das kommt danach. Ja. Meine Antworten zu den beiden Fragen, eins ja und eins nein. Überlegt euch selbst. Ja, kannst jetzt selber überlegen. Okay. Ja, nein, ich habe natürlich die Serie geschaut oder die neue Staffel, aber kein Ecstasy genommen. Schade. Schade. Wolltest du nach der Serie Ecstasy nehmen? Nee. Oder während der ersten Staffel? Nee. Ich eigentlich auch nicht. Also ich möchte vielleicht mal einen Drogentrip haben, aber nicht mit meinem Körper. Also ich will keinen Schaden nehmen. Ich möchte so, weißt du? Ja, vielleicht brauchst du, du brauchst einen Trip-Sitter, also einer, der auf dich aufpasst, während du irgendwas nimmst. Also mir wurde ans Herz gelegt, wenn Drogen, dann Pilze. Ja, okay, dann mal los. Ja, ich sollte noch ein paar Champignons hier haben. Ne? Ja, ich glaube, die sind genau geeignet dafür. Ja, ich glänze durch keinerlei Drogenerfahrung. Ja. Aber zurück zur Serie. Zweite Staffel war gut, ich habe sie noch nicht gesehen. Ach so, dann will ich nichts sagen. Okay. Nichts verraten. Ich weiß ja nicht, wie viel unsere Hörer schon gesehen haben und nicht, dass die dann jetzt wütend werden. Ja, du musst nur sagen, ob sie gut war, ob sie anknüpfen konnte. Okay. Mir hat es gefallen. Ja, manche Leute finden ja schon Spoiler, wenn man sagt, ich fand's gut. Ja, das finden ja manche halt schon. Weg. Ja. Ja. Genau. Okay. Ich bin gespannt. Das wird mal aber so Videos und Binge-Watching, weil die Folgen sind relativ kurz eigentlich, oder? Ich glaube, halbe Stunde sind die immer. Ja. Ja. Das ist gut. Und die dritte Staffel kommt ja auch schon. Also wurde angekündigt. Ja. Also die erste habe ich auch irgendwie an einem Wochenende, glaube ich, geguckt. Aber jetzt die zweite, die haben wir uns versucht, ein bisschen aufzuteilen. Und ich glaube, dann war es irgendwie die. Ich glaube, wie viele Folgen sind das? 6? Oder 8. Nur, okay. Es sind relativ wenige nur. Deshalb, Wir haben dann erst 2 geguckt, dann nochmal am nächsten Tag 1. Also es hat sich vielleicht so über eine Woche gezogen, so ein bisschen. Okay, ja. Ja, aber bin gespannt, was du sagst. Hier werde ich natürlich auch nichts sagen. Ja, sehr gut. Dann zu guter Letzt unser Fingeralphabet. Stimmt. Oh. Stimmt. Das X stelle ich mir irgendwie schwierig vor mit einer Hand. Ja, und da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen, weil es ist, also man schließt, man macht eine Faust quasi. Ja. Der Daumen legt sich über die 3 geschlossenen Finger und der Zeigefinger, der macht so eine, wie wenn du etwas so rausgrübeln willst. Was? So ein Haken. Ah, okay. So ein Haken. Ja. Genau. Ja, das wär's. Ah, okay. Das ist ein X. Also der Finger ist halt so abgeknickt. Ja, okay. Ja, ich glaub, das X. Ich verstehe. Bei mir sieht schon wieder... Meine Finger sind schon nicht gemacht für das Fingeralphabet. Gut, dass du das nicht brauchst in deinem Alltag. Ja, ja. Sehr gut. Noch nicht. Man weiß ja nie. Das stimmt. Im Alter. Ja, okay. Ja, das ist das X. Mal gucken. Ja. So, also, das war jetzt eine halbe Stunde lang. Ja, ist doch Fakten gut. Fakten zum X. Also, war eine schöne Folge. Wir hören uns beim Y wieder. Ja, ich finde auch, es reicht jetzt, weil es gibt keine Wörter mit X. Ja, und ich glaube, wir wollen auch mal Abendessen, oder? Es ist schon halb. Müsste dann auch mal kurz pinkeln gehen. Genau. Der Hund muss raus. Geben wir mal so ein paar Kategorien eine Chance. Ja, vielleicht. Ich kann ja mal eine ziehen, oder? Ja. Wenn es gar keinen Sinn macht, dann wird es halt wirklich ein bisschen knapper heute. Es wird keinen Sinn machen. Ja. Okay, dann sag uns doch mal. Ja. Ein Teil aus dem Kühlregal mit X. Ja, das ist ja einfach. Ne? Da gibt es ja eine große Vielfalt an Produkten mit X. Wie zum Beispiel. Ja. Hast du wirklich was? Nein. Ah, du klangst gerade so. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber es gibt doch so irgendwas Sportliches. Die sind doch dann auch so X-Protein. Keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt gerade, weil du eben XXL gesagt hast, an so, weiß ich nicht, XL-Schnitzel oder so. Also ich weiß es nicht, irgendwas, was halt besonders groß ist. Oder ein XL-Salami oder so. Stimmt. Aber das ist natürlich streng genommen kein Wort mit X. Also... Ganz streng. Es gibt genommen. Im Kühlschrank nichts mit X. Oder im Kühlregal. Oder? Wahrscheinlich nicht. Gibt es irgendein Lebensmittel mit X? Es gibt es gibt kein Obst, es gibt auch kein Gemüse mit X, oder? Und es gibt auch kein... Es gibt, aber vielleicht nehme ich da schon was zuvor. Ich weiß nicht, welche Kategorien wir noch haben. Es gibt einen Zuckerersatz, der heißt Xylit. Ja, das stimmt. Das ist aber wahrscheinlich nicht im Kühlregal, ne? Das wäre eher so generell im Supermarkt. Wobei er sich so kühlend anfühlt, wenn es der ist, der nicht... Ich habe das noch nie gekauft, glaube ich. Oder? Nee, habe ich noch nie. Ist es eine gute Alternative? Ich glaube, ich bleibe... Also ich bin beim Zucker geblieben, also beim herkömmlichen... Ja. Ich weiß aber gerade nicht, ob das die Marke ist oder ob das auch. Ah, doch, das ist, glaube ich, auch. Wie heißt das? Xylit? Mhm. Aber ich glaube, das ist die Marke mit Zucker mit X geschrieben. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ah, ja, Zucker. Zucker. Irgendwie. Ja. Das habe ich jetzt letztens nämlich gesehen, als ich einkaufen war. Mhm. Und dann habe ich aber nicht gekauft. Aber da hatte ich dann auch gedacht, ob ich das mal austesten soll. Ja. Aber. Ja. Also ich habe jetzt noch nachgeschaut, es gibt wirklich kein einziges Wort mit X, was Lebensmittel angeht. Was man im Supermarkt kaufen kann. Ja. Ja, außer, ja, wirklich, wenn das dann heißt XXL-Schokoriegel oder Extreme Energy Drink. Oder XS Yourself. Ja. Für Diätsachen. Ja, genau. Nee, ich glaube, ansonsten gibt's nix. Ja. Hm. Gut. Gut. Wieder ein paar Minuten umbekommen. Ja. Dann ziehe ich jetzt. Ah, easy, Maren. Wir waren ja vorhin beim Reisen, ne? Ja. In welches Land mit X entführst du uns denn? Gibt's was mit X? Nee. Nee, ne? Nee. Ja, es gibt doch wirklich keins, oder? Nee. Bin ich jetzt... Du, das wird toll. Also wir können eben, entweder brechen wir ab, oder aber wir machen einfach jede Kategorie durch, weil wir nur... Weil wir eh nicht sagen können. Ja, genau. Stimmt. Ja, dann ziehe ich doch einfach mal das nächste. Ich bin gespannt. Ein Hobby. Ah, ja, das ist einfach. Na? Xylophon spielen. Stimmt. Ja, für die Xylophon-Weltmeisterschaften üben. Ja. Das ist ein Hobby. Und ja, das ist gut. Das ist mal eine Antwort. Das ist mal eine Ansage, ne? Mein Hobby ist Xbox spielen. Auch sehr gut. Aber ja. Ja. Hast du eine? Nein. Du? Nein. Hast du ein Xylophon? Nein. Ich auch nicht. Gut. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit... Welche Wahrscheinlichkeit ist größer, dass du dir eine Xbox kaufst oder ein Xylophon? Wobei, als Kind hatte ich, glaube ich, eins. Ein Xylophon? Ja. Oder eine Xbox? Nee, Xylophon. Ja, ich glaube, ja, da hat man das aber auch eher noch so früher im Musikunterricht, in der Grundschule oder so. Das ist super. Da hat man doch eher mal. Super. Ich glaube auch, ich würde mir eher ein Xylophon kaufen als eine Xbox. Ist wahrscheinlich auch günstiger. Ja, definitiv. Kommt man besser mit weg. Ja. Gut. Gut. Dann geht's weiter. Ah, ich habe dasselbe du gezogen musst. Wie du. Oh, okay. Dann ziehe ich noch eine. Ja, Mist. Geht ins selbe. Urlaub. Aber da kann man ja jetzt auch irgendwas anderes. Genau. Eine der vielen Städte mit X kannst du jetzt da einbringen. Mir fällt nur Xanten ein. Kennst du Xanten? Ich glaube, das ist auch hier in NRW. Ist das in NRW? Ich glaube, oder ist es in Rheinland-Pfalz? Auf jeden Fall ist das hier bei mir irgendwo in der Nähe. Krass. Ich war noch nie in meinem Leben da. Okay. Soll aber sehr, wie sagt man? Schön. Ist da, glaube ich, eine sehr alte Stadt. Ja, okay. Ist sehr alt. Ja. Und ich weiß nur, ich habe gerade gegoogelt, ist das in NRW? Ich weiß nur, dass meine Geschichtslehrerin früher in der Schule unbedingt mit uns nach Xanten wollte, nach der 10. Klasse. Also eigentlich ist man in der 10. Klasse nicht mehr auf Klassenfahrt gefahren, aber sie wollte so als, weil ab der 11 ist man ja dann mit allen Parallelklassen zusammen in einer Stufe. Und sie wollte quasi nochmal mit uns so als Klasse irgendwo hinfahren und wollte unbedingt nach Xanten, weil das halt so geschichtlich sehr bedeutend ist und keine Ahnung was. Wollte aber keiner von uns. Und am Ende sind wir im Heidepark gelandet. Also uns sind halt Achterbahn gefahren. Aber damit war sie auch einverstanden. Okay. Aber es war, glaube ich, sehr anders, als sie es sich vorgestellt hat, weil sie wollte nach Xanten und da irgendwelche Führungen auf irgendwelchen alten Burgen oder keine Ahnung was machen. Und gelandet ist sie dann irgendwie auf einer alten Holzachterbahn im Heidepark. Auch ein bisschen alt immerhin. Ja. Und deshalb, jetzt, wo du die Bilder siehst von Xanten, bereust du es? Nee. Ich glaube, also ich muss sagen, ich war seitdem auch nicht mehr im Heidepark. Also vielleicht war das auch die einzige Möglichkeit in meinem Leben, in den Heidepark zu kommen. Okay. Und Xanten ist ja näher bei mir, ne, als der Heidepark. Vielleicht fahre ich da mal irgendwann hin. Wäre doch schön. Ja. Ja, wunderbar. Ja, das ist das Einzige, was ich mit X kenne. Also dann empfehlen wir Xanten jetzt einfach mal. Ja. Für die römische Ziffern erkennen können, ist auch Xanten was. Ist Xanten genau das Richtige. Super. So, gibt es noch irgendwas anderes, was man urlaubsmäßig mit X machen kann? Ich habe ehrlicherweise gegoogelt. Es gibt noch zwei weitere Städte, Ja. in die ich euch natürlich gerne entführe, Oh ja. nachdem ich sie jetzt auch noch einzeln gegoogelt habe. Okay, wow, okay, gut. Also wir gehen nach China. China. China. Xina mit X. China. Xina. Genau. Und zwar zuerst nach Xiamen. Ja. Man spricht es bestimmt anders aus. Ein bisschen. Xiamen. Ja, vielleicht eher Keine so. Ahnung, ja. Und wenn ich das jetzt so öffne, die Bilder, es ist grüner, aber abgesehen davon würde ich sagen, könnte auch Dubai sein. Oh, okay. Also So. halt, weil es einfach zwei Hochhäuser hat. Nein, es hat Zwei. mehrere. Aber so sehr futuristisch angehaucht, Ah, mit viel okay. Glas, so abgerundet und so. Und zwei sehr hohe, könnten auch Twin Towers sein. Ja. Toi, toi, toi. Ja, ist bestimmt ein toller Trip. Es liegt am Meer. Und wie gesagt, es ist grüner als Dubai. Okay. Also vielleicht Dubai für Arme. Ist ein Ausflug wert. Auf Ja. jeden Fall. Würde ich sagen. Okay, klingt interessant. Das ist die erste Stadt, die wir besuchen. Dann die Wobei zweite es, Stadt. ja. Ja. Nee, es ist ja gerade nicht so einfach nach, also ich würde jetzt nicht unbedingt nach China fliegen. Ja, das stimmt. Aber ja, merkt euch das für 2021. Heute planen und morgen reisen. Genau, heute fahrt ihr nach Xanten und nächstes Jahr fahrt ihr nach Xiamen. Amen. Ja, ist doch Ja. super. Ja. Wir machen eine kurze Überführung. Ich meine, China, kleines Land, kein Problem. Klar. Nach. Ich will es nicht aussprechen. Su. Okay. Für die, die Was hat das so zu beim bieten? Flughafen suchen, nicht genau wissen, wie sie es jetzt eintippen müssen. Xuzhou. Gut. Xuhu Xus, ja. ist das Berlin von China. Okay. Denn sie scheinen auch so was wie einen Fernsehturm zu haben. Wow. Wow. Hat ja auch nur Berlin. Ja. Sie haben auch einen Bahnhof, hat Berlin auch. Ja. Aber auch das liegt am Wasser. Diese Stadt, auch die liegt am Wasser. Das Stadtbild ist geprägt ebenfalls von Hochhäusern, aber allerdings ein bisschen weniger spektakulärer als in Xiamen. Ja. Sieht auch grün aus, hat durchaus Bäume, die angepflanzt wurden. Und besitzt eine Brücke. Ja. Interessant. Ich habe das gerade gegoogelt. Mhm. Und das, die Stadt hat einfach 2,6 Millionen Einwohner. Mhm. Das ist ja einfach schon riesig. Mhm. Und es ist einfach, da hat man noch nie von gehört. Also, weil so in Deutschland kennt man ja so die Millionen Städte, aber in China sind es einfach so viele, da wohnen einfach so viele Menschen, dass man so eine Millionenstadt, wo dann 2,6 Millionen Menschen wohnen, noch nie gehört hat. Ja, stimmt. Und wenn ihr mit dem Navi geht, die Postleitzahl ist 22.000. Also 22.000. Ja, nicht, dass ihr nicht in die 22.000. falsche... Nicht in die falsche Xiuhu oder wie auch immer es hieß. Nicht, genau. Dass ihr woanders landet. Also Xuzu sind wir. Xuzu. Genau. Ja. Ja, das klingt doch fein. Feiner China-Trip. Xiamen hat 3,5 Millionen Einwohner. Oh, sogar noch größer. Ja. Krass. Postleitzahl 36.000. Sehr gut. Gut zu wissen. So. Soll ich nochmal ziehen? Ja. Ja, jetzt läuft's. Total. Ich ziehe. Du ziehst. Eine Berühmtheit. Oh, oder Gott. Eine berühmte Person, ein Prominenter. Wie heißt der schon wieder? Moment. Ja. Ist das der? Ja, genau. Xavier Koller. Wer ist das? Ist ein Schweizer Regisseur. Und ah, der okay. hat einen Oscar gewonnen. Okay. Ja. Ja. Ja. Genau. Und der beginnt mit X. Okay. Und jetzt du. Ja, mir fällt nur ein einziger ein, aber den will ich eigentlich nicht sagen. Warum? Weil er sich ein bisschen als Idiot rausgestellt hat. Okay. Hat den gleichen Vornamen wie deiner. Aha. Ah, ja. Mhm. Stimmt. Sagen wir einfach, ich guck noch mal nach einem anderen. Oder überlege. Aber es gibt halt auch nicht so viele Vornamen mit X, beziehungsweise Nachnamen, doch fast noch weniger, oder? Gibt es Nachnamen mit X? Hm. Ist X-Mens Nachname X-Men? Stimmt, X-Men ist eine Berühmtheit, ne? Auf jeden Fall. Dann sage ich den. Gut. Jetzt bin ich gerade, warte, jetzt muss ich kurz googeln, ob ich den... Oh, wie hieß der denn nochmal? Ich habe mal wo gearbeitet und ich glaube, der... Jetzt will ich den Namen auch nicht sagen, weil nachher ist er, heißt er wirklich so. wie hieß der denn nochmal? Jetzt muss ich kurz gucken. Also ich überbrücke kurz. Xavier Koller ist der erste Schweizer, der einen Oscar gewonnen hat. Also der erste Schweizer Oscar-Preisträger. Und, sehr gut. Das geht an unseren anderen Podcast Soundtrack Check. Werbung. Ja, mir ist gerade aufgefallen, selbst wenn ich den Namen wüsste, das ist ja keine Berühmtheit. Das ist einfach nur ein Mensch. Also, ich meine, berühmte Menschen sind auch Menschen, aber es ist keiner im öffentlichen, ne? So der, ja. Den andere Menschen kennen. Deshalb macht's, weiß ich nicht. Bringt nicht so viel. Ich muss passen. Okay. Mir fällt nichts ein. Na gut. Ja. Willst du noch mal ziehen? Ich zieh noch mal. Oh, Das ist ein guter Abschluss. Also ich sage jetzt einfach, dass wir danach abschließen. Ja, ich muss auch ziemlich doll auf Toilette. Also ich habe so viel Wasser getrunken parallel, okay. Das war ein bisschen dumm. Aber Maren, Wasser ist ja so langweilig. Mix uns doch einen Cocktail mit uns. Oh nein! Also, oh Gott. Der muss nur am Ende was mit X heißen, ne? Die Zutaten müssen nicht mit X sein. Oder? Ja. Sonst mache ich Zucker mit X rein, schon mal. Das wollte ich auch, ja. Genau. Dann vielleicht ein bisschen. Was gibt's? Ich überlege gerade wenigstens Wörter mit X. Gibt's irgendeinen Alkohol mit X? Also irgendein. Mir fällt gerade keiner ein. Was nicht heißt, dass es keinen gibt. Dann machen wir zu dem Zucker vielleicht noch ein Extreme Energy. Oh, da kriege ich direkt Gänsehaut, nur weil ich Energy Drinks so eklig finde. Gut, wir brauchen noch irgendeinen Alkohol, ne? Ja, machen wir da vielleicht X. Wird auf jeden Fall schon mal eklig. Das kann ich schon mal vorab sagen. Eklig und teuer. Eklig und teuer, ja. Vielleicht machen wir da. Was gibt es denn noch für einen Alkohol? Du kennst dich aus. Nee, ich wollte ja irgendwas mit X, aber es gibt nichts mit X. Oder auch nicht mit X im Wort. Ja, komm, dann hauen wir einfach Wodka rein. Wodka, Extreme Energy und Zucker, weil Energy Drink ja noch nicht süß genug ist. Das gelangt in die Blutbahn, bevor du es runtergeschluckt hast. Ja, das ist Sinn der Sache. Und es fehlt noch irgendeine Zutat, sonst ist es kein Cocktail. Vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung an unsere Folge A, ein bisschen Ananassaft. Oh Gott! Und das ist, darf ich euch präsentieren, der X-Man. Oder die X-Woman, was ihr lieber wollt. Das klingt so eklig. Würde ich verkaufen für ja. In diesen Jumbo-Bechern, wo immer so ein halber Liter drin ist, für eine Happy Hour 6 Euro. Ja. Ich möchte den nicht mal für 2 Euro. Ich würde den auch, nee, auch nicht, wenn man mir 2 Euro gibt, würde ich den auch nicht probieren wollen. Ah, richtig übel. Ja. Und deiner? Wie sieht deiner aus? Ich bin auch gerade im Überlegen. Ich nehme, warum auch immer, ist mir Cola in den Sinn gekommen. Mhm. Wahrscheinlich wegen, also ich würde es dann Xola nennen. Ja. Die Cola mit X, mit, ja, Extreme Cola. Irgendwie so. Ja. Also es kommt Cola und dann mit, es gibt, wir machen Rum rein noch. Und dann als ganz, ganz cleverer Clou kommt da so Rosinen rein. Die dünsen sich dann auf. Also yummy. Das ist für das Extreme-Erlebnis im Mund. Okay. Rum-Rosinen mit Cola. Genau. Auch das geht sehr schnell in die Blutbahn. Das ist das Wichtigste. Wird serviert in so einem Zinnbecher. Ja. Mit einem. Nee, ohne Strohhalm, weil dann kriegt man die Rosinen sonst nicht raus. Ohne Strohhalm, einfach so für 12 Euro. Okay. Ja. Ja. Klingt beides lecker. Hat deiner einen Namen? Eben, ich würde Xola nehmen. Ah, okay. Ja. Ja. Prost! Kann Prost. Ich nur sagen. Eigentlich wollten wir ja aufhören mit, es war also ein Satz mit X, es war wohl nix, aber ich fand's jetzt also gar nicht so schlecht. Nee, ein bisschen was ging und ging, ne? Aber ja, wir haben auch viel zum X dazugelernt. Auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ansonsten hört die Folge nochmal von vorne. Genau. Nächstes Mal wird es nicht besser. Das nee, können wir versprechen. Ich bin gespannt, was der Y uns zu bieten ja, hat. Ja, es bleibt spannend. Ja. Ja. Bis dahin. Eine gute Zeit. Haltet die Füße kalt, es wird wieder heiß. Vielleicht hört ihr die Folge auch erst in Weihnachten, aber... Ich möchte nur das sagen. Ja. XO, XO. Ah. Okay, tschüss. Tschüss.